Prinzip nicht, weil es eine Verschwendung von Energie ist. Aber heute suche ich nach Indizien dafür, was ich falsch gemacht habe. Und egal, wie ich es betrachte, tief im Innersten weiß ich, dass wir diese Sackgasse irgendwann sowieso erreicht hätten. Ob nun an diesem Morgen, oder in einer Woche, oder einem Monat, oder einem Jahr. Besser, es ist jetzt geschehen, bevor ich Anastasia noch weiter verletzt hätte. Ich denke an sie, sehe sie in ihr kleines, weißes Bett gekuschelt. Ich kann sie mir nicht in ihrer neuen Wohnung vorstellen. Ich bin nie dort gewesen, aber ich stelle sie mir in diesem Zimmer in Vancouver vor, wo ich einmal mit ihr geschlafen habe. Ich schüttle den Kopf, so gut wie dort habe ich seit Jahren nicht geschlafen. Der Radiowecker zeigt 2 Uhr an. Seit 2 Stunden liege ich hier, meine Gedanken rasen. Ich atme tief ein, inhaliere noch einmal ihren Duft und schließe die Augen. Mami sieht mich nicht. Ich stehe vor ihr. Sie sieht mich nicht. Sie schläft mit offenen Augen. Oder ist krank. Ich höre etwas rasseln. Seine Schlüssel. Er ist wieder da. Ich renne und verstecke mich, mache mich ganz klein unter dem Küchentisch. Meine Autos sind hier bei mir. Peng. Die Tür knallt zu, ich zucke zusammen. Durch meine Finger sehe ich Mami. Sie dreht sich zu ihm um. Dann schläft sie auf der Couch. Er trägt seine schweren Stiefel mit den glänzenden Schnallen und steht vor Mami und schreit. Er schlägt Mami mit einem Gürtel. Steh auf. Steh auf. Du bist eine abgefuckte Schlampe. Du bist eine abgefuckte Schlampe. Mami macht ein Geräusch. Ein wimmerndes Geräusch. Hör auf. Hör auf, Mami zu schlagen. Hör auf, Mami zu schlagen. Ich laufe auf ihn zu und schlage ihn und schlage ihn und schlage ihn, aber er lacht und knallt mir eine Ohrfeige. Nein, Mami schreit. Du bist eine abgefuckte Schlampe. Mami macht sich klein, so klein wie ich bin. Und dann ist sie still. Du bist eine abgefuckte Schlampe. Du bist eine abgefuckte Schlampe. Du bist eine abgefuckte Schlampe. Ich hocke unter dem Tisch. Ich habe mir die Finger in die Ohren gesteckt und die Augen geschlossen. Das Geräusch hört auf. Er dreht sich um und ich sehe seine Stiefel, als er in die Küche stapft. Er trägt den Gürtel, schlägt ihn gegen sein Bein. Er sucht nach mir. Er bückt sich und grinst. Er stinkt. Nach Rauch und Alkohol und schlechten Gerüchen. Da bist du ja, du kleiner Scheißer. Ein schauriges Heulen weckt mich. Ich bin nass geschwitzt und mein Herz pocht. Kerzengerade sitze ich im Bett. Verflucht. Das unheimliche Geräusch kam von mir. Ich atme zur Beruhigung tief ein, versuche die Erinnerung an Körpergeruch, billigen Bourbon und abgestandenen Camel-Zigarettenrauch zu verdrängen. Du bist ein komplett abgefuckter Dreckskerl. Annas Worte klingen in meinem Kopf. Wie seine. Scheiße. Ich konnte der Cracknote nicht helfen. Ich habe es versucht. Mein Gott, ich habe es versucht. Da bist du ja, du kleiner Scheißer. Aber ich konnte Anna helfen. Ich habe sie gehen lassen. Ich musste sie gehen lassen. Sie braucht all diesen Mist nicht. Ich werfe einen Blick auf die Uhr, es ist 3:30 Uhr. Ich gehe in die Küche, trinke ein großes Glas Wasser und mache mich auf den Weg zum Klavier. Ruckartig wache ich erneut auf, draußen ist es hell, frühes Morgenlicht erfüllt das Zimmer. Ich habe von Anna geträumt. Anna, die mich küsst. Ihre Zunge ist in meinem Mund. Meine Finger sind in ihren Haaren. Ich drücke ihren wunderbaren Körper an mich, ihre Hände sind über ihrem Kopf zusammengebunden. Wo ist sie? Einen süßen Augenblick lang vergesse ich alles, was gestern geschehen ist, dann fällt es mir wieder ein. Sie ist weg. Fuck. Der Beweis meines Verlangens drückt in die Matratze, aber die Erinnerung an ihre strahlenden Augen, verschleiert von Verletzung und Erniedrigung, löst das Problem rasch. Ich fühle mich mies, liege auf dem Rücken und starre an die Decke, die Hände hinterm Kopf. Der Tag liegt vor mir und zum ersten Mal seit Jahren weiß ich nichts mit mir anzufangen. Ich schaue ein weiteres Mal auf die Uhr. 5:58 Uhr. Verdammt, ich kann genauso gut laufen gehen. Prokofjews Romeo und Julia dröhnt in meinen Ohren, während ich in der frühmorgendlichen Stille über den Bürgersteig der Fourth Avenue laufe. Mir tut alles weh, meine Lungen platzen, mein Kopf pocht und der dumpfe Schmerz des Verlusts nagt an mir. Ich kann diesem Schmerz nicht davonlaufen, obwohl ich es versuche. Ich bleibe stehen, um die Musik zu wechseln und kostbare Luft in meine Lungen zu pumpen. Ich will etwas Brutales, Pump It, von den Black Eyed Peas. Yeah. Ich passe mein Tempo an. Ich laufe die Vine Street hinunter und ich weiß, dass es verrückt ist, aber ich hoffe, sie zu sehen. Als ich mich ihrer Straße nähere, rast mein Herz noch mehr. Ich will sie nicht unbedingt sehen, ich will nur überprüfen, dass es ihr gut geht. Nein, das stimmt nicht. Ich will sie sehen. Als ich endlich in ihrer Straße bin, laufe ich an ihrem Mietshaus vorbei. Alles ist ruhig. Eine Klapperkiste fährt langsam die Straße hoch, zwei Hundebesitzer gehen Gassi, aber aus ihrer Wohnung dringt kein Lebenszeichen. Ich überquere die Straße, bleibe auf dem Bürgersteig gegenüberstehen, dann ducke ich mich in den Eingang eines Mietshauses, um Atem zu holen. Die Vorhänge in einem Zimmer sind zugezogen, die anderen offen. Vielleicht ist das ihr Zimmer. Vielleicht schläft sie nur, falls sie überhaupt dort ist. Ein Albtraum-Szenario drängt sich mir auf. Sie ist gestern Abend ausgegangen, hat getrunken, jemanden kennengelernt. Nein. Galle steigt mir den Rachen hoch. Der Gedanke an ihren Körper in den Händen von jemand anderem, einem Arschloch, der sich in der Wärme ihres Lächelns sonnt, sie zum Kichern bringt, zum Lachen, zum Kommen, ist unerträglich. Ich brauche all meine Selbstkontrolle, um nicht durch die Tür ihrer Wohnung zu stürmen, um nachzusehen, dass sie da ist. Und zwar allein. Das hast du dir selbst zuzuschreiben, Gray. Vergiss sie. Sie ist nichts für dich. Ich ziehe meine Seahawks-Kappe tief ins Gesicht und sprinte die Western Avenue entlang. Meine Eifersucht ist qualvoll und zornig, sie füllt das gähnende Loch. Ich hasse sie, sie weckt etwas in meiner Psyche, das ich wirklich nicht näher betrachten will. Ich renne schneller, weg von dieser Erinnerung, weg vom Schmerz, weg von Anastasia Steele. Dämmerung liegt über Seattle. Ich stehe auf und strecke mich. Ich saß den ganzen Tag an meinem Schreibtisch im Büro und es war produktiv. Ross hat auch hart gearbeitet. Sie ist vorbereitet und hat mir einen ersten Geschäftsplan und einen Vorvertrag für SIP geschickt. Wenigstens werde ich Anna im Auge behalten können. Der Gedanke ist gleichermaßen schmerzhaft wie verlockend. Ich habe zwei Patentanmeldungen gelesen und kommentiert, ein paar Verträge durchgesehen und einen neuen Designentwurf beurteilt, und während ich mich in diesen Details verloren habe, habe ich nicht an sie gedacht. Das kleine Segelflugzeug steht immer noch auf meinem Schreibtisch. Verhöhnt mich. Erinnert mich an glücklichere Zeiten, wie sie es gesagt hat. Ich stelle sie mir vor, wie sie in der Tür zu meinem Büro steht, eines meiner T-Shirts trägt, lange Beine und blaue Augen, kurz bevor sie mich verführt hat. Noch eine Premiere. Ich vermisse sie. Da, bitte. Ich gebe es zu. Ich schaue auf mein Handy, hoffe vergeblich, und in diesem Moment entdecke ich eine SMS von Elliot. »Bier, Superman?« Ich antworte. »Nein, hab zu tun.« Elliots Antwort erfolgt sofort. »Dann scheiß auf dich!« »Ja, scheiß auf mich.« Nichts von Anna. Kein verpasster Anruf. Keine Mail. Der nagende Schmerz in mir wird stärker. Sie wird nicht anrufen. Sie wollte weg. Sie wollte weg von mir und ich kann es ihr nicht vorwerfen. Es ist so zum Besten. Ich gehe für einen Tapetenwechsel in die Küche. Gail ist da. Die Küche ist geputzt und auf dem Herd köchelt etwas in einem Topf. Riecht gut. aber ich habe keinen Hunger. Sie kommt herein, während ich nachsehe, was da kocht. Guten Abend, Sir. Gail. Sie bleibt stehen, von irgendetwas überrascht. Überrascht von mir? Mist, ich muss schrecklich aussehen. Huhn, Chasseur? Fragt sie unsicher. Gern, antworte ich. Für zwei? Fragt sie. Ich starre sie an und sie sieht verlegen aus. Für eine Person. 10 Minuten, sagt sie, ihre Stimme zittert. Gut, meine Stimme ist kalt. Ich drehe mich um, um die Küche zu verlassen. Mr. Gray, sie hält mich auf. Was ist, Gail? Nichts. Entschuldigen Sie die Störung. Sie wendet sich dem Herr zu, um sich dem Huhn zu widmen, und ich gehe, um noch einmal zu duschen. Mein Gott, sogar meine Angestellten haben bemerkt, dass etwas faul ist im verdammten Staate Dänemark. Montag, 6. Juni 2011. Ich habe Angst, ins Bett zu gehen. Es ist Mitternacht und ich bin müde, aber ich sitze an meinem Klavier und spiele wieder und wieder das Marcello-Stück von Bach. Ich erinnere mich an ihren Kopf auf meiner Schulter. Ich kann ihren süßen Duft fast riechen. Verflucht, sie hat gesagt, sie will es versuchen. Ich höre auf zu spielen und lege meinen Kopf in beide Hände. Meine Ellbogen hämmern zwei disharmonische Akkorde, als ich mich auf die Tasten stütze. Sie hat gesagt, sie würde es versuchen. Aber sie hat bei der ersten Hürde aufgegeben. Dann ist sie weggelaufen. Warum habe ich sie so festgeschlagen? Tief drinnen kenne ich die Antwort. Weil sie mich darum gebeten hat und ich zu übermütig und zu egoistisch war, um der Versuchung zu widerstehen. Von ihrer Herausforderung verführt, habe ich die Gelegenheit ergriffen, uns weiter dorthin zu führen, wo ich uns haben wollte. Und sie hat die Safe Words nicht gesagt, und ich habe sie mehr verletzt, als sie ertragen konnte, wo ich doch versprochen hatte, das nie zu tun. Was für ein bescheuerter Narr ich doch bin. Wie sollte sie mir danach noch vertrauen? Es ist richtig, dass sie weg ist. Warum zur Hölle wollte sie überhaupt mit mir zusammen sein? Ich überlege, mich zu betrinken. Ich habe nicht mehr getrunken, seit ich 15 war. Naja, einmal noch mit 21. Ich verabscheue den Kontrollverlust. Ich weiß, was Alkohol aus einem Mann machen kann. Ich schüttle mich, zwinge mein Gedächtnis, diese Erinnerung auszublenden und beschließe, ins Bett zu gehen. Im Bett bete ich für einen traumlosen Schlaf. Aber wenn ich träumen sollte, dann will ich von ihr träumen. Mami sieht heute hübsch aus. Sie setzt sich hin und lässt mich ihre Haare kämmen. Sie schaut mich im Spiegel an und lächelt ihr besonderes Lächeln. Ihr besonderes Lächeln für mich. Ein lautes Geräusch. Ein Knall. Nein. Scheiße, wo bist du, Schlampe? Hier ist ein Kumpel, der was braucht. Ein Kumpel mit Kohle. Mami steht auf, nimmt meine Hand und schiebt mich in ihren Schrank. Ich sitze auf ihren Schuhen und versuche leise zu sein. Ich bedecke meine Ohren und kneife die Augen fest zu. Die Kleider riechen nach Mami. Ich mag den Geruch. Ich bin gern hier. Weg von ihm. Er brüllt. Wo ist der kleine Scheißzwerg? Er hat meine Haare gepackt und zerrt mich aus dem Schrank. Ich will nicht, dass du die Party ruinierst, du kleiner Scheißer. Er schlägt Mami fest ins Gesicht. Mach's meinem Kumpel gut, dann kriegst du deine Ladung, Schlampe. Mami sieht mich an und hat Tränen in den Augen. Nicht weinen, Mami. Ein anderer Mann kommt ins Zimmer. Ein großer Mann mit schmutzigen Haaren. Der große Mann lächelt Mami an. Ich werde ins andere Zimmer gezogen. Er stößt mich auf den Boden und ich tue mir an den Knien weh. Was soll ich jetzt mit dir machen, du Stück Scheiße? Er stinkt. Er riecht nach Bier und raucht eine Zigarette. Ich wache auf. Mein Herz hämmert, als wäre ich 40 Blocks gerannt, gejagt von Höllenhunden. Ich springe aus dem Bett, verdränge den Albtraum in die hintersten Ecken meines Bewusstseins. Schnell gehe ich in die Küche, um mir ein Glas Wasser zu holen. Ich muss Flynn sprechen. Die Albträume sind schlimmer denn je. Ich hatte keine Albträume, als Anna neben mir schlief. Verdammt. Es ist mir nie in den Sinn gekommen, neben einer meiner Subs zu schlafen. Also, ich habe nie das Bedürfnis gehabt. Hatte ich Angst, sie könnten mich nachts berühren? Ich weiß es nicht. Es brauchte eine betrunkene Unschuldige, um mir zu zeigen, wie friedlich das sein kann. Ich habe früher meinen Subs wohl beim Schlafen zugesehen, aber das war immer ein Vorspiel, um sie dann für unsere Spiele zu wecken. Ich erinnere mich daran, Anna stundenlang angesehen zu haben, als sie im Heathman schlief. Je länger ich sie betrachtete, umso schöner wurde sie. Ihre makellose Haut glänzte im sanften Licht. Ihre dunklen Haare lagen ausgebreitet auf dem weißen Kissen und ihre Wimpern zuckten im Schlaf. Ihre Lippen waren leicht geöffnet, so dass ich ihre Zähne sehen konnte und ihre Zunge, wenn sie ihre Lippen leckte. Es war eine sehr erregende Erfahrung, sie einfach nur zu beobachten. Und wenn ich mich endlich neben sie legte, hörte ich ihrem gleichmäßigen Atmen zu, nahm wahr, wie sich ihre Brust mit jedem Atemzug hob und senkte. Ich schlief gut. So gut. Ich gehe in mein Büro und hole das Segelflugzeug. Sein Anblick bringt mich zum Lächeln und tröstet mich. Ich fühle mich sowohl stolz, es zusammengebastelt zu haben, als auch lächerlich, und zwar für das, was ich jetzt tun werde. Es war ihr letztes Geschenk an mich. Ihr erstes Geschenk war was? Natürlich. Sie selbst. Sie hat sich meinen Bedürfnissen geopfert, meinem Begehren, meiner Lust, meinem Ego, meinem beschissenen, gestörten Ego. Verdammt, wird dieser Schmerz je aufhören? Ich fühle mich ein bisschen albern, als ich den Segelflieger mit ins Bett nehme. Was hätten Sie gern zum Frühstück, Sir? Nur Kaffee, Gail. Sie zögert. Sir, Sie haben nichts zu Abend gegessen. Und? Vielleicht brüten Sie was aus. Gail, einfach nur Kaffee, bitte. Ich bringe sie zum Schweigen, das hier geht sie nichts an. Mit schmalen Lippen nickt sie und dreht sich zur Gadja-Maschine um. Ich gehe ins Büro, um meine Papiere zu holen und nach einem gepolsterten Umschlag zu suchen. Ich rufe Ross aus dem Wagen an. Großartige Arbeit an dem SIP-Material, aber der Businessplan braucht noch einige Korrekturen. Lassen Sie uns ein Angebot abgeben. Christian, das geht aber sehr schnell. Ich will es rasch erledigen. Ich habe Ihnen meine Preisvorstellung gemailt. Ab 7:30 werde ich im Büro sein. Treffen wir uns dort? Sind Sie sich ganz sicher? Ich bin sicher. Okay, ich rufe Andrea wegen der Termine an. Ich habe die Vergleichsdaten von Detroit und Savannah. Fazit? Detroit. Aha. Mist. Nicht Savannah. Wir reden später. Ich lege auf. Ich grüble im Fond des Audi, während Taylor durch den Verkehr rast. Ich frage mich, wie Anastasia an diesem Morgen zur Arbeit kommt. Vielleicht hat sie gestern ein Auto gekauft, obwohl ich das irgendwie bezweifle. Ich frage mich, ob sie sich genauso elend fühlt wie ich. Ich hoffe nicht. Vielleicht ist ihr klar geworden, dass das mit mir nur eine lächerliche Verliebtheit war. Sie kann mich nicht lieben. Und jetzt ganz sicher nicht mehr, nicht nach allem, was ich ihr angetan habe. Niemand hat mir je gesagt, dass er mich liebt, außer Mom und Dad natürlich. Aber selbst das geschah aus ihrem Pflichtgefühl heraus. Flynns quälende Worte über die bedingungslose Elternliebe, selbst für Adoptivkinder, klingen in meinem Kopf nach. Aber das hat mich nie überzeugt. Ich war für sie nur eine Enttäuschung. Mr. Gray, Entschuldigung, was ist? Taylor hält die Autotür auf, wartet mit einem besorgten Blick. Wir sind da, Sir. Scheiße. Wie lange sind wir schon hier? Danke, ich werde Ihnen noch Bescheid sagen, um wie viel Uhr ich Sie heute Abend brauche. Konzentrier dich, Gray. Andrea und Olivia schauen beide auf, als ich aus dem Aufzug komme. Olivia klimpert mal wieder mit den Wimpern und streicht eine Haarsträhne hinters Ohr. Das Personalbüro muss sie in eine andere Abteilung versetzen. Kaffee bitte, Olivia, und besorg mir ein Croissant. Sie springt auf, um meinen Anweisungen zu folgen. Andrea, hol mir Welch, Barney, dann Flynn und Claude Bestill ans Telefon. Ich will nicht gestört werden, nicht mal von meiner Mutter. Es sei denn, Anastasia Steele ruft an, okay? Ja, Sir, möchten Sie jetzt Ihren Terminkalender durchgehen? Nein. Vorher brauche ich Kaffee und etwas zu essen. Ich sehe finster zu Olivia, die im Schneckentempo in Richtung Aufzug geht. Ja, Mr. Gray, ruft Andrea hinter mir her, als ich die Tür zu meinem Büro öffne. Aus der Aktentasche nehme ich den gepolsterten Umschlag, in dem mein wertvollster Besitz steckt. Der Segelflieger. Ich stelle ihn auf meinen Schreibtisch und meine Gedanken wandern augenblicklich zu Miss Steele. Sie wird heute ihren neuen Job anfangen. Neue Leute kennenlernen, neue Männer. Der Gedanke ist deprimierend. Sie wird mich vergessen. Nein, sie wird mich nicht vergessen. Frauen erinnern sich doch immer an den ersten Mann, mit dem sie gevögelt haben, oder? Ich werde stets einen Platz in ihrer Erinnerung haben, allein deswegen. Aber ich will keine Erinnerung sein. Ich will in ihren Gedanken bleiben. Ich muss in ihren Gedanken bleiben. Was kann ich tun? Es klopft an der Tür und Andrea erscheint. Kaffee und Croissants für Sie, Mr. Gray. Kommen Sie rein. Während sie zu meinem Schreibtisch geht, fällt ihr Blick auf das Segelflugzeug, aber sie hält klugerweise den Mund. Sie stellt das Frühstück auf meinen Schreibtisch. Schwarzer Kaffee. Gut gemacht, Andrea. Danke. Ich habe Nachrichten für Welch, Barney und Bestill hinterlassen. Flynn ruft in 5 Minuten zurück. Gut. Ich möchte, dass Sie alle geschäftlichen Termine diese Woche absagen. Keine Mittagessen, nichts am Abend. Dringend muss ich Barney sprechen. Und suchen Sie die Nummer eines guten Floristen raus. Sie schreibt hektisch auf ihrem Notizblock mit. Sir, wir arbeiten mit Acadia's Roses. Soll ich in Ihrem Auftrag Blumen verschicken? Nein, geben Sie mir die Nummer. Ich werde es selbst tun. Das ist dann alles. Sie nickt und geht sofort, als könne sie nicht schnell genug aus meinem Büro kommen. Ein paar Augenblicke später klingelt das Telefon. Es ist Barney. Barney, du musst mir einen Ständer für ein Segelfliegermodell bauen. Zwischen den Meetings rufe ich beim Floristen an und bestelle 2 Dutzend weiße Rosen für Anna, die heute Abend zu ihr nach Hause geliefert werden sollen. So werden sie sie nicht auf der Arbeit in Verlegenheit bringen oder stören. Und sie wird mich nicht vergessen können. »Möchten Sie mit den Blumen eine Nachricht schicken, Sir?«, fragt die Floristin. »Eine Nachricht an Anna. Was soll ich sagen? Komm zurück, es tut mir leid. Ich werde dich nicht wieder schlagen.« Die Worte fallen mir ungebeten ein. Ich runzle die Stirn. Etwas wie »Gratuliere zum ersten Arbeitstag. Ich hoffe, alles ist gut gelaufen.« Mein Blick fällt auf den Segelflieger auf meinem Schreibtisch. »Danke für den Segelflieger. Das war sehr aufmerksam. Er hat einen Ehrenplatz auf meinem Schreibtisch. Christian.« Die Floristin liest es mir noch einmal vor. Verdammt, das drückt überhaupt nicht das aus, was ich hier sagen möchte. »Ist das alles, Mr. Gray?« »Ja, danke schön.« »Sehr gerne, Sir. Ihnen noch einen schönen Tag.« Ich werfe einen vernichtenden Blick auf das Telefon. Schöner Tag. Dass ich nicht lache. »Hey, Mann, was ist denn mit dir los?« Claude erhebt sich vom Boden. Ich habe ihn gerade auf sein schmales, fieses Hinterteil befördert. »Du stehst heute Nachmittag unter Feuer, Gray.« Er erhebt sich mit der Eleganz einer großen Katze, die ihre Beute noch einmal betrachtet. Wir trainieren allein im Fitnessraum von Gray House. »Ich bin genervt«, zische ich. Sein Gesichtsausdruck bleibt unbeeindruckt, während wir einander umkreisen. »Keine gute Idee, den Ring zu betreten, wenn deine Gedanken woanders sind«, sagt Claude, jetzt amüsiert, aber ohne den Blick von mir zu wenden. »Ich finde, es hilft.« »Mehr nach links, schütz deine Rechte! Die Hand hoch, Gray!« Er holt aus und trifft mich an der Schulter. Ich verliere fast das Gleichgewicht. »Konzentrier dich, Gray, kein Vorstandsmüll hier drin! Oder ist es ein Mädchen, ein schöner Hintern, der dich aus der Fassung bringt?« Er grinst höhnisch, reizt mich. Es funktioniert. Ich kicke ihn in die Seite und verpasse ihm einen, dann 2 Fausthiebe und er stolpert mit fliegenden Dreadlocks zurück. »Kümmer dich um deinen eigenen Scheißkram, Bestill!« »Wow, wir haben die Quelle des Übels gefunden«, brüstet sich Claude triumphierend. Er holt plötzlich aus, aber ich komme ihm zuvor und blocke ihn ab. Ein Boxhieb nach oben und ein schneller Tritt. Dieses Mal springt er beeindruckt zurück. Welche Scheiße auch immer in deiner privilegierten kleinen Welt passiert, Gray, es klappt. Mach weiter. Oh, er wird K.O. gehen. Ich stürze mich auf ihn. Auf dem Nachhauseweg ist nicht viel Verkehr. Taylor, könnten wir einen Umweg fahren? Wohin, Sir? Könnten Sie an Miss Steels Wohnung vorbeifahren? Ja, Sir. Ich habe mich an diesen Schmerz gewöhnt. Er scheint immer präsent zu sein, wie ein Tinnitus. In den Meetings ist er gedämpft, weniger aufdringlich. Nur wenn ich mit meinen Gedanken allein bin, flammt er auf und brennt in mir. Wie lange wird das dauern? Als wir uns ihrer Wohnung nähern, beschleunigt sich mein Herzschlag. Vielleicht werde ich sie sehen. Die Möglichkeit ist aufregend und verstörend. Und mir wird klar, dass ich an nichts anderes als an sie gedacht habe, seit sie weg ist. Ihre Abwesenheit ist mein ständiger Begleiter. Fahren Sie langsam, weise ich Taylor an, als wir uns dem Gebäude nähern. Das Licht ist an. Sie ist zu Hause. Ich hoffe, sie ist allein und vermisst mich. Hat sie meine Blumen bekommen? Ich möchte mein Handy kontrollieren, ob sie eine SMS geschickt hat, aber ich kann meinen Blick nicht von ihrer Wohnung abwenden. Ich will nicht verpassen, sie zu sehen. Geht es ihr gut? Denkt sie an mich? Ich frage mich, wie ihr erster Arbeitstag verlief. »Nochmal, Sir?«, fragt Taylor, als die Wohnung nicht mehr zu sehen ist. »Nein.« Ich atme aus. Mir war gar nicht bewusst, dass ich den Atem angehalten hatte. Während wir zurück zum Escala fahren, gehe ich meine Mails und SMS durch, hoffe auf etwas von ihr, aber da ist nichts. Es gibt eine SMS von Eleanor. »Alles okay?« Ich ignoriere sie. Es ist still in meiner Wohnung. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Anastasias Abwesenheit hat die Stille verstärkt. Ich nippe an einem Cognac, spaziere lustlos in meine Bibliothek. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass ich ihr diesen Raum nie gezeigt habe, trotz ihrer Liebe zur Literatur. Ich erwarte, dass ich hier ein bisschen Trost finde, weil ich keine Erinnerungen an uns in diesem Raum habe. Nachdenklich betrachte ich meine Bücher, die alle ordentlich aufgereiht und katalogisiert sind. Dann wandert mein Blick zum Billardtisch. Spielt sie Billard? Ich vermute nicht. Ich sehe sie ausgebreitet auf dem grünen Filz vor mir. Hier drin gibt es vielleicht keine Erinnerung. Aber mein Geist ist mehr als fähig und mehr als willig, lebhafte, erotische Bilder der hübschen Miss Steele zu erzeugen. Ich ertrage es nicht. Ich nehme noch einen Schluck Cognac und verlasse die Bibliothek. Dienstag, 7. Juni 2011. Wir ficken. Ficken hart. An der Badezimmertür. Sie gehört mir. Ich vergrabe mich in ihr. Wieder und wieder. Koste sie voll aus, ihre Berührung, ihren Duft, ihren Geschmack. Balle meine Faust in ihren Haaren, halte sie fest. Halte ihren Arsch. Ihre Beine um meine Taille geschlungen. Sie kann sich nicht bewegen, sie wird von mir festgehalten. Um mich geschlungen wie Seide. Ihre Hände zerren an meinen Haaren. Oh ja, ich bin zu Hause. Sie ist zu Hause. Hier will ich sein, in ihr. Sie gehört mir. Ihre Muskeln spannen sich an, als sie kommt, umklammern mich, ihr Kopf ist nach hinten geneigt. Komm für mich. Sie schreit auf und ich folge. Oh ja, meine süße, süße Anastasia. Sie lächelt verschlafen, satt und so sexy. Sie steht da und schaut mich an, dieses verspielte Lächeln auf den Lippen, dann drückt sie mich weg, sagt nichts. Ich packe sie und wir sind im Spielzimmer. Ich halte sie über der Bank fest, ich hebe meinen Arm, um sie zu bestrafen, den Gürtel in der Hand, und sie verschwindet. Sie ist an der Tür, ihr Gesicht weiß, geschockt und traurig, und sie gleitet schweigend davon. Die Tür ist verschwunden und sie bleibt nicht stehen. Sie streckt bittend die Hände aus. »Komm mit«, flüstert sie, aber sie entfernt sich. wird blasser. Verlöscht vor meinen Augen. Verschwindet. Sie ist weg. Nein. Ich schreie. Nein. Aber ich habe keine Stimme. Ich habe nichts. Ich bin stumm. Wieder stumm. Ich wache verwirrt auf. Scheiße. Es war ein Traum. Noch ein lebhafter Traum, aber anders. Verdammt. Ich bin total nass. Kurz spüre ich dieses lang vergessene, aber bekannte Gefühl aus Angst und Erregung, aber ich gehöre Elena nicht mehr. Herr im Himmel, ich bin olympiareif gekommen. Das ist mir nicht mehr passiert, seit ich, keine Ahnung, 15, 16 war. Ich liege in der Dunkelheit und ekle mich vor mir selbst. Ich ziehe mein T-Shirt aus und wische mich ab. Überall ist Sperma. Trotz des dumpfen Verlustschmerzes grinse ich unwillkürlich. Der erotische Traum war es wert. Der Rest, verdammte Scheiße. Ich drehe mich um und schlafe weiter. Er ist weg. Mami sitzt auf der Couch. Sie ist still. Sie sieht an die Wand und blinzelt ab und zu. Ich stehe vor ihr, aber sie sieht mich nicht. Ich winke und sie sieht mich nicht. Aber sie scheucht mich weg. Nein, nicht jetzt, Süßer. Er tut Mami weh. Er tut mir weh. Ich hasse ihn. Er macht mich so wütend. Es ist am besten, wenn ich mit Mami allein bin. Dann gehört sie mir. Meine Mami. Mein Bauch tut weh. Er ist wieder hungrig. Ich bin in der Küche, suche nach Keksen. Ich ziehe den Stuhl an den Schrank und klettere hinauf. Ich finde eine Schachtel Cracker. Das ist das Einzige im Schrank. Ich setze mich auf den Stuhl und öffne die Schachtel. Es sind noch zwei übrig. Ich esse sie. Sie schmecken gut. Ich höre ihn. Er ist wieder da. Ich springe hinunter, renne in mein Zimmer und gehe ins Bett. Ich tue so, als schlafe ich. Er stupst mich mit seinem Finger. Bleib hier, du kleiner Scheißer. Ich werde deine Nuttenmutter ficken. Ich will dein hässliches Kackgesicht heute Abend nicht mehr sehen. Verstanden? Er schlägt mir ins Gesicht, als ich nicht antworte. Sonst gibt's Feuer, du kleiner Scheißer. Nein, nein, das mag ich nicht. Ich mag das Feuer nicht. Es tut weh. Verstanden, Hirni? Ich weiß, dass er will, dass ich weine. Aber es ist schwer. Ich kann das Geräusch nicht machen. Er schlägt mich mit der Faust. Abermals erschrocken aufgewacht, liege ich keuchend im blassen Morgenlicht, warte darauf, dass mein Herz langsamer schlägt, versuche den ätzenden Geschmack der Angst loszuwerden. Sie hat dich vor dieser Scheiße gerettet, Gray. Als sie bei dir war, hast du diese schmerzhaften Erinnerungen nicht mehr durchlebt. Warum hast du sie gehen lassen? Ich schaue auf die Uhr. 5:15 Uhr. Zeit laufen zu gehen. Ihr Haus sieht düster aus. Es liegt noch im Schatten, unberührt von der frühen Morgensonne. Wie passend. Es spiegelt meine Stimmung. In ihrer Wohnung ist es dunkel, doch die Vorhänge in dem Zimmer, das ich vorher schon beobachtet habe, sind zugezogen. Es muss ihr Zimmer sein. Ich hoffe zu Gott, dass sie dort oben allein schläft. Ich stelle sie mir zusammengerollt auf ihrem weißen Metallbett vor, eine kleine Anna-Kugel. Träumt sie von mir? Verursache ich ihr Albträume? Hat sie mich vergessen? Ich habe mich noch nie so elend gefühlt, nicht einmal als Teenager. Vielleicht bevor ich ein Gray war. Meine Erinnerung rast zurück. Nein, nein. Nicht auch noch wach. Das ist zu viel. Ich ziehe meine Kapuze hoch und lehne mich an die Granitwand. Ich stehe verborgen im Eingang des gegenüberliegenden Gebäudes. Der schreckliche Gedanke, dass ich noch in einer Woche, einem Monat, einem Jahr hier stehen werde, geht mir durch den Kopf. Beobachten, warten, nur um einen Blick auf das Mädchen zu erhaschen, das mal mir gehörte. Es tut weh. Ich bin zu dem geworden, was sie mir immer vorgeworfen hat zu sein. Ihrem Stalker. Ich kann so nicht weitermachen. Ich muss sie sehen. Sehen, dass es ihr gut geht. Ich muss das letzte Bild, das ich von ihr habe, auslöschen. Verletzt, erniedrigt, geschlagen und wie sie von mir geht. Ich muss einen Weg finden. Zurück im Escala betrachtet Gail mich gelassen. Darum habe ich nicht gebeten. Ich starre auf das Omelett, das sie vor mich hingestellt hat. Dann werfe ich es weg, Mr. Gray, sagt sie und greift nach dem Teller. Sie weiß, dass ich Verschwendung hasse, aber mein fester Blick beeindruckt sie nicht. Das haben Sie absichtlich gemacht, Mrs. Jones. Was muss sie sich auch einmischen? Sie lächelt, ein kleines, triumphierendes Lächeln. Ich runzle die Stirn, aber das stört sie nicht. Und den Albtraum von letzter Nacht noch im Gedächtnis verschlinge ich mein Frühstück. Könnte ich Anna einfach anrufen und Hi sagen? Würde sie meinen Anruf annehmen? Mein Blick wandert zum Segelflieger auf meinem Schreibtisch. Sie hat um einen klaren Schnitt gebeten. Ich sollte das respektieren und sie in Ruhe lassen. Aber ich will ihre Stimme hören. Einen Moment lang spiele ich mit dem Gedanken, sie anzurufen, nur um sie zu hören. Christian? Christian, alles in Ordnung? Entschuldigung, Ross, worum geht's? Sie sind so zerstreut, so habe ich sie noch nie gesehen. Mir geht's gut. Scheiße, konzentrier dich, Gray. Was haben Sie gesagt? Ross betrachtet mich misstrauisch. Ich habe gesagt, dass SIP in größeren finanziellen Schwierigkeiten steckt, als wir dachten. Sind Sie sicher, dass Sie weitermachen wollen? Ja, meine Stimme ist entschlossen. Bin ich. Ihr Team wird heute Nachmittag herkommen, um die Hauptpunkte des Vertrags zu unterzeichnen. Gut, was ist unser letztes Angebot für Eamon Kavanagh? Grübelnd stehe ich da, schaue durch die Schlitze der Holzjalousien auf Taylor, der vor Flints Büro parkt. Es ist später Nachmittag und ich denke immer noch an Anna. Christian, ich nehme gern Ihr Geld und sehe dabei zu, wie Sie aus dem Fenster sehen, aber ich glaube nicht, dass der Ausblick der Grund ist, warum Sie hier sind, sagt Flynn. Als ich mich zu ihm umdrehe, blickt er mich mit höflicher Erwartung an. Ich seufze und gehe zu seiner Couch. Die Albträume sind wieder da, wie niemals zuvor. Flynn hebt eine Augenbraue. Dieselben? Ja. Was hat sich verändert? Er legt seinen Kopf zur Seite, wartet auf meine Antwort. Als ich schweige, fügt er hinzu. Christian, Sie sehen gotterbärmlich aus. Es ist etwas passiert. Ich fühle mich wie bei Eleanor. Ein Teil von mir will es ihm nicht erzählen, weil es dann Wirklichkeit wird. Ich habe ein Mädchen kennengelernt. Und? Sie hat mich verlassen. Er sieht überrascht aus. Schon früher haben Frauen sie verlassen. Warum ist es diesmal anders? Ich sehe ihn ausdruckslos an. Warum es anders ist? Weil Anna anders war. Meine Gedanken wirbeln in einem bunten Chaos durcheinander. Sie war keine Sub. Wir hatten keinen Vertrag. Sie war sexuell unerfahren. Sie war die erste Frau, von der ich mehr als nur Sex wollte. Gott, all die Premieren, die ich mit ihr erlebt habe, das erste Mal.